Viele der großen Denker haben die Malaise nur verschlimmert. Die meisten nicht einmal absichtlich, sie wussten es schlicht nicht besser. Ihnen fehlte das Wissen über die unendliche Tiefe der menschlichen Geschichte. Selbst bei den ältesten Texten, die Fragen des richtigen menschlichen Lebens verhandelten, lag der entscheidende Umbruch der Menschheitsgeschichte bereits Jahrtausende zurück. Die Erinnerungen an die Zeiten, als die Menschen noch mobile Jäger und Sammler waren, haben sich schon damals höchstens in nebelhaften Geschichten erhalten. Erstaunlicherweise aber ahnten nicht wenige, dass es nicht seit Anfang aller Tage so merkwürdig mit dem Dasein gewesen sein konnte. Mythen erzählen von einem längst vergangenen goldenen Zeitalter, von Zeiten, als die Menschen noch im Einklang mit der Natur lebten und mit den Tieren sprachen. Die Bibel präsentiert ihren Lesern erst den paradiesischen Garten Eden, dann die Welt der Landwirtschaft als Bestrafung und schreibt die Zivilisation den despotischen Nachkommen des Brudermörders Kain zu. Zwar galt die Bibel bis weit ins 19. Jahrhundert im christlichen Abendland als die alles dominierende Sicht auf Menschwerdung und frühe Geschichte, doch bereits seit dem im 16. Jahrhundert anbrechenden Zeitalter der wissenschaftlichen Revolution, der europäischen Entdeckungen und der bürgerlichen Emanzipation setzte ein Diskurs über einen möglichen Naturzustand der Menschen ein, der allen Kulturen vorangegangen sein soll. Zwei Sichtweisen dominierten. Philosophen wie John Locke, 1632 bis 1704, oder Jean-Jacques Rousseau, 1712 bis 1778, zeichneten ein optimistisches Menschenbild. Sie deuteten den Urzustand als herrschaftsfreies Paradies und die Zeit danach als säkularen Sündenfall. Sie brauchten diese Geschichte vor der Geschichte, um ein Naturrecht herzuleiten, mit dem sie die Willkürherrschaft von Königen und Kirche brechen wollten. Damit prägten sie die Aufklärung und die amerikanische Verfassung, genauso wie die Französische Revolution und die Erklärung der Menschenrechte.